Weimar im Park an der Ilm. Eine Handvoll Frauen und ein Mann dehnen und strecken sich gerade im Abendlicht, um eine Runde zu walken. Mit der Frage, ob sie den Faustschen Monolog rezitieren könnten, kann man diese Truppe nicht aus der Fassung bringen. Wir sagen es im Chor, ja? Freit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er ohnmächtige Schauerkörnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Das war so ungefähr die Hälfte und sicher mehr als die meisten auswendig wissen. Aber auch Osterbräuche des Geheimrates sind hier geläufig. Der hat ja auch hier Eier verstecken lassen, Ostereier. Wer es ganz genau wissen will, hat es hier nicht weit. Das Goethe- und Schiller-Archiv liegt ein paar Meter oberhalb des Ilmparks. Der Leiter, Dr. Bernhard Fischer, kennt sich aus. Also vermutlich hat Goethe das in Weimar geschrieben, denn bis dahin gibt es diesen Osterspaziergang wie die ganze Szene eigentlich nicht. Die Literaturwissenschaft geht davon aus, dass es etwa um 1801 redigiert worden ist. Man weiß auch, an welchen Ort Goethe vermutlich gedacht hat beim Verfassen der Zeilen. Die Szene selbst deutet darauf hin, mit solchen Orten wie Jägerhaus, Mühle oder Wasserhof, Burgdorf, dass es wohl Erinnerungen an Frankfurt sind, die Goethe da vor Augen gestanden haben. Vom 21. bis zum 57. Lebensjahr hatte Goethe an der aus dem 15. Jahrhundert bekannten Figur gearbeitet, an Faust II bis zu seinem Lebensende. Der Osterspaziergang ist im Urfaust von 1770 nicht enthalten. Goethe schreibt ihn etwa 10 Jahre nach der Französischen Revolution. Vom Eise befreit meint hier alles. Ihn selbst, der in der Nacht zuvor noch Selbstmord begehen wollte, den Aufbruch der Gesellschaft, den der Natur und die christliche Befreiung vom Tod, die Auferstehung. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden. Denn sie sind selber auferstanden, ist ja letztlich auch eine Form von Imitatio Christi. Ja, sie sind gerettet. Das heißt, hier ist natürlich die Feier Ostern mit in der Natur auch gefeiert. Das heißt also, es ist eine Einheit von heidnischer Feier und christlicher Feier, die man gar nicht voneinander trennen kann. Im Stück selbst bildet der Monolog am Ostermorgen das Gegenstück zur Eingangsszene in der engen Studierstube, aus der nun der Doktor einiger Künste aufbricht in seine neue Welt. Das Ganze erscheint fast wie ein Gemälde. Es ist eher so eine Landschaft, wie man sie auf Bildern der Renaissance im Hintergrund sieht. Eine Ideallandschaft mit einer Stadt, mit einem Tal, mit einem großen Fluss, auf dem Nachen und Kähne sind. Und dann ganz hinten sind die großen Berge. Und da ist es eben noch ein bisschen weiß. Da hat sich ja der Winter hin zurückgezogen. Ein Grund dafür, dass dieser Text sich so eingeprägt hat in das kollektive Gedächtnis, ist seine Form, die nicht einfach zu bestimmen ist. Ein Gedicht im strengen Sinne ist es nicht. Hier hat man so eine Form von feiernder, poetischer Rede, die aber trotzdem sehr prosanah ist. Das passt auch eben zu diesem hymnischen Charakter am besten dazu. Faust ist eine erfahrungs- und geistesgesättigte Parabel auf das menschliche Leben, die immer neuen Interpretationen offensteht. Eine Ikone der Literatur. Dafür steht auch der Osterspaziergang, der 200 Jahre nach seiner Entstehung nicht nur für Bernhard Fischer nichts von seiner Frische und Kraft verloren hat. Und es ist einfach monumental einzigartig und man kann einfach es mit jeder Faser eigentlich nachvollziehen. Auch den Ton kann man nachvollziehen. Es ist auf der einen Seite sehr hoch, aber auf der anderen Seite monumental schlicht. Keine Verschnörkelung drin. Es ist alles ganz frei und trotzdem ganz satt.